haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das hohe Fenster. Es war in einem kleinen italienischen Restaurant. Die kleine Brünette fragte mich nach dem Tiramisu, ob ich sie heiraten werde. Ich lächelte und sagte ja. Was danach kam, war das üble Erwachen. Ich hatte öfters solche Albträume. Keine Ahnung, woher sie kamen. Manchmal träumte ich, dass ich mit einer ganzen Schar von Mädchen zusammensaß. Und alle wollten immer nur das eine. Weiß der Teufel, weshalb in meinen Träumen alle Frauen so wild auf Tiramisu sind. Vielleicht lag es auch daran, dass ich wieder einmal in meinem Büro eingeschlafen war. Man soll ja Arbeit und Vergnügen nicht durcheinander bringen. Es klopfte an meiner Tür. Ich wusste noch nicht, ob die schlanken Finger, die zu dem Klopfen gehörten, Arbeit oder Vergnügen bedeuteten. Als ich sie sah, musste ich unweigerlich an das eine denken. Mögen Sie Tiramisu? Beginnen Sie immer mit dem Dessert? Ich dachte, das kommt erst nach dem Tiramisu. Typische Männerfantasien. Sie sind doch nicht etwa eine... Ich bitte Sie, sehe ich etwa so aus? Naja, man kann ja nie wissen. Nein, Maloney, so eine bin ich nicht. Und was sind Sie? Ein Callgirl. Na Gott sei Dank. Ich bin die Beste. Genau, das habe ich mir gedacht. Und jetzt will Ihnen die Zweitbeste an den Kragen, stimmt's? Schon möglich. Jedenfalls will jemand meinen Salon in Verruf bringen. Nicht möglich. Und diesen jemand soll ich zur Strecke bringen. Es genügt, wenn Sie herausfinden, wer es ist. Und was tut dieser jemand? Er stößt meine Kunden aus dem Fenster. Das ist aber unangenehm. Sehr. Mein Salon liegt im obersten Stock des höchsten Hauses der Stadt. Man nennt ihn deshalb auch das hohe Fenster. Sie erzählte mir noch einige Details. Nicht, was Sie jetzt denken. Ich beschloss, den Fall anzunehmen. Meine neue Klientin verabschiedete sich mit einem dreifachen Augenaufschlag und doppeltem Zungenschlag. Ich ging in die Knie und stand dann wieder auf. Ich mache mehrmals täglich Kniebeugen. Sie sind gut für die Durchblutung der Kniegelenke. Dann ging ich aufs Polizeipräsidium. Tut mir leid, Maloney, die Ausnüchterungszellen sind alle besetzt. Hab gar nicht gewusst, dass es so viele besoffene Polizisten gibt. Beamtenbeleidigung. Dafür hat man schon Leute erschossen. Nur zu. Bei Ihrem Anblick wird man sowieso lebensmüde. Nur mal halblang, Maloney. Sagen Sie mir lieber, hinter welcher Leiche Sie heute her sind. Zwei Männer. Sie fielen aus einem Etablissement, das sich das Hohe Fenster nennt. Ja, bei der schönen Tina hat schon mancher Mann Höhenflüge erlebt. Die müssen ja nicht immer gleich im Tiefflug enden. So, Tina heißt also die Dame. Für einen Schnüffler wissen Sie erstaunlich wenig. Ich frage meine Klientin nicht nach intimen Details. Das ist mir neu. Sie sind doch nicht etwa moralisch geworden, Maloney. Wäre direkt schade. Die Welt ist schon voll von Moralisten. Was muss ich sonst noch über die schöne Tina wissen? Tja, wie wär's damit? Wir verdächtigen Sie, die Herren selber ins Jenseits befördert zu haben. Und wie kommen Sie darauf? Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich jemand zweimal hintereinander im Schrank versteckte. Das klang einleuchtend. Eines war klar. Meine Klientin war längst nicht mehr unschuldig. Aber war sie deswegen auch gleich schuldig? Ich dachte an Kierkegaard und all die anderen, die sich mit solchen Fragen ein Leben lang beschäftigten. Ich hatte zum Glück einen Beruf gelernt. Nach diesen Minuten der inneren Einkehr verließ ich die Toilette des Polizeipräsidiums und machte mich auf den Weg zum höchsten Fenster der Stadt. Vor dem Haus standen einige Leute mit Transparenten. Als ich klingeln wollte, trat eine Demonstrantin auf mich zu. Gehören Sie zur Kundschaft dieser Dame? Wo denken Sie hin? Ich bin der Fensterputzer. Unmöglich, da müsste ich Sie doch kennen. Mein Name ist Susanne. Ich bin die Präsidentin der Fensterputzergewerkschaft. Sieh an, nett, Sie getroffen zu haben. Aber da! Wo? Schnell weg! Sie zog mich auf die Seite. Ich ließ es geschehen. Manchmal mag ich energische Frauen. Da, wo ich vorher stand, lag plötzlich ein Mann. Es war ein niederschmetternder Anblick. Alle schauten jetzt nach oben. Das hohe Fenster war offen. Meine Klientin hatte wieder einen ihrer Kunden verloren. Das ist ja grauenhaft. Langsam glaube ich auch, dass dieses Fenster verwunschen ist. Wer glaubt das sonst noch? Viele meiner Kollegen. Vielleicht ist es aber auch nur Neid. Neid? Ja, Neid. Das hohe Fenster ist der Wunschtraum jedes Fensterputzers. Aber nur jeweils einer darf das hohe Fenster reinigen. Die Firma gibt diesen Job nur ihren besten Angestellten, also dem, der am meisten freiwillige Überstunden macht. Und deshalb demonstrieren sie? Ja, wir fordern gleich hohe Fenster für alle Fensterputzer. Und innen? Selbstverständlich auch innen. Wir reinigen auch Doppelglasfenster. Mir wurde klar, weshalb ich nie einer Gewerkschaft beigetreten war. Wäre ja noch schöner, wenn diese dann gleich viele Morde für alle Privatdetektive fordern würde. Ich ließ die Gewerkschafterin stehen und ging zu meinem Freund in Uniform, der sich an der Leiche zu schaffen machte. Na? Keine Fingerabdrücke auf dem Hinterteil? Machen Sie nur Ihre Späße, Maloney. Sieht übel aus für Ihre Klientin. Ist sie noch oben? Ja, aber nicht mehr lange. Ich nahm den Lift. Unterwegs hätte ich gut und gerne die neueste Ausgabe des Spiegels auswendig lernen können. Im Salon zum hohen Fenster standen einige Polizisten wortlos herum. Tina saß in einem Ledersessel. Sie werden mich verhaften. Ist anzunehmen. Haben Sie gesehen, wie es geschah? Es war wie immer. Ich war gerade im Bad. Als ich wieder herauskam, war das Fenster geöffnet und mein Kunde ein paar Stockwerke tiefer. Haben Sie sich etwa auf Selbstmordkandidaten spezialisiert? Nein, ich habe ganz normale Kunden, wenn Sie wissen, was ich meine. Kann ich mir gut vorstellen. Es kam, was kommen musste. Tina wurde abgeführt. Ich stand noch eine Weile wehmütig am Fenster. Ein Heißluftballon schwebte etwa auf gleicher Höhe. Ich sah einen Mann darin, der mich mit einem Fernrohr zu beobachten schien. Ich schrie. Meine Rufe wurden erhört. Der Ballon näherte sich dem Fenster. Der Mann war jung und sah aus, als ob er schon wochenlang in dem Ballon herumgeflogen war. Weshalb beobachten Sie diese Wohnung? Ich liebe Tina! Und weshalb besuchen Sie sie dann nicht? Kein Geld? Doch, doch! Aber... Sie sagt, dass sie mich zu sehr mag, um mit mir zu schlafen. Verstehen Sie das? Ja, ich verstehe das gut. Sie haben eine sehr deutliche Aussprache. Danke. Muss Tina jetzt ins Gefängnis? Haben Sie die Morde beobachtet? Morde? Nein, das waren keine Morde. Die Männer sind alle einfach aus dem Fenster gefallen. Sie haben sich hinausgelehnt und schnappten nach etwas. Und dann verloren sie das Gleichgewicht. Nach was schnappten sie denn? Weiß ich nicht. Vielleicht nach Luft. Ist Tina nicht atemberaubend? Der Mann flog in seinem Ballon wieder weg. Unglaublich, was die Liebe bei Männern so alles auslösen kann. Die einen beginnen plötzlich Theaterstücke zu schreiben und die anderen kaufen sich einen Heißluftballon. Ich durchsuchte die Wohnung noch ein wenig und sammelte Beweismaterial. Ich fand einige Fotos, die bewiesen, dass Tina tatsächlich atemberaubend war. Dann verließ ich den Salon und stieg in den Lift. Ich traf eine alte Bekannte. Verteilen Sie etwa schon im Lift Flugblätter, Susanne? Nein, nein. Wir Fensterputzer haben eine Vorliebe für hohe Häuser. Je höher das Gebäude, umso mehr Fenster, die es zu reinigen gibt. Klingt plausibel. Wer putzt eigentlich im Moment das hohe Fenster? Niemand. Es wird versiegelt und dann hoffentlich zubetoniert. Sie scheinen ja richtig Freude daran zu haben. Sie denken doch nicht etwa... Ich denke gar nichts. Das überrascht mich nicht. Als wir einige Stunden später unten ankamen, liebten wir uns immer noch nicht. Ich schnappte ein wenig Luft, eine Frau kam auf mich zu. Ich ging in Deckung. Keine Angst, Kleiner, ich tu dir nichts. Was wollen Sie von mir? Hast du Feuer? Sicher. Ich ging zu Sam und bestellte mir ein herzhaftes Steak. Sam stellte mir den Teller vor die Nase und sagte, dass da ein Anruf für mich sei. Ich nahm das Steak in die linke Hand und ging zum Telefon. Maloney? Sie sollten den Mund nicht so voll nehmen, Maloney. Schon gut. Wen möchten Sie jetzt verhaften? Ihre Klientin Tina. Die haben Sie doch schon. Die ist abgehauen. Na, was sagen Sie jetzt, Maloney? Jede einigermaßen vernünftige Frau würde vor Ihnen abhauen. Sie ist schuldig, Maloney. Blödsinn. Was wollen Sie jetzt tun? Musik hören. Was denn sonst? Ich ging noch einmal in das Haus mit dem hohen Fenster. Diesmal hatte ich mir für die Liftfahrt geeignete Lektüre mitgebracht. Bis zu jenem Tag hatte ich Krieg und Frieden noch nicht gelesen. Als ich oben ankam, war dies vollbracht. Neben Tinas Wohnung führte eine Treppe in den Dachstock. Auf die paar Höhenmeter kam es jetzt auch nicht mehr an. Der Dachstock war leer, bis auf einige seltsame Utensilien. Eine Angelrute, ein Lederlappen und einige verunglückte Polaroid-Aufnahmen lagen herum. Durch eine kleine Dachluke kamen spärliche Sonnenstrahlen. Dies war das wirklich höchste Fensterchen der Stadt. Ich wusste nun, dass ich Susanne, die energische Fensterputzgewerkschafterin, noch einmal aufsuchen musste. Gesagt, getan, wie Mickey Maus schon sagte. Ich mag Männer nicht, die mir nachlaufen. Ist immer noch besser als welche, die davonlaufen. Tja, kommt auf den Standpunkt an. Keine Angst, ich werde Ihnen keine Liebeserklärung machen. Würde Ihnen auch schwerfallen, so ganz ohne Notizen. Ich habe schon Liebeserklärungen gemacht, da konnten Sie zu Hause noch nicht mal Ihr eigenes Fenster betatschen. Wenn Sie so weitermachen, werde ich Sie kössern. Das werden Sie nicht. Und ob ich werde? Nein. Doch. Nie. Sofort. Na gut, meinetwegen. Es war gar nicht mal so übel. Als wir das hinter uns hatten, konnten wir unsere sachliche Beziehung wieder aufnehmen. Wer hat das hohe Fenster jeweils geputzt? Das war Hugo, bis Sie ihn gefeuert haben. Man hat ihn entlassen? Er hat die anderen Fenster vernachlässigt. Weshalb hast du mir das nicht gleich gesagt? Sie lächelte nur, dann wollte sie mich wieder küssen. Mein Verstand sagte nein, aber schließlich küsst man ja nicht mit dem Gehirn. Ich ließ meinen Mund und meine Zunge gewähren, man gönnt sich ja sonst so wenig. Sie gab mir die Adresse von Hugo. Er wohnte in einem dreistöckigen Haus. Die Fenster waren tadellos geputzt. Ich klingelte, er öffnete. Ich komme vom Verein der Trockenangler und mache eine Umfrage. Tut mir leid, ich hasse Fische. Trockenangler brauchen keine Fische. Dachstock und Fenster genügt. Er versuchte mir, seine Faust in den Magen zu rammen. Ich trat ihn auf den großen Zeh und bohrte ihm meine Zeigefinger in die Nasenlöcher. Er ergab sich. Wir gingen in seine Wohnung, er setzte sich aufs Bett und beichtete. Ich habe oft schmutzige Gedanken und gestern habe ich laut geflucht. Sprechen Sie 10 Vaterunser, wenn ich weg bin. Aber zuerst reden wir mal über das hohe Fenster. Sie haben es geliebt, nicht wahr? Es war mein Ein und Alles. Ich habe Tag und Nacht nur an das Fenster gedacht. Es gibt nichts Schöneres, als es zu berühren, es zu streicheln, sanft. Das genügt. Und als Sie entlassen wurden, haben Sie nur noch an das eine gedacht. Wenn ich es nicht kriegen kann, soll niemand es kriegen. Ich wollte, dass nie mehr ein Fensterputzer sich an das Fenster heranwagt. Und da haben Sie dafür gesorgt, dass die 3 Herren aus dem Fenster gekippt sind. Woher hatten Sie die Fotos? Ich habe manchmal bei der Arbeit das Fenster fotografiert, um es zu Hause im Bett betrachten zu können. Leider waren da auch immer einige Kunden zusammen mit Tina auf den Bildern. Als ich entlassen wurde, kam mir die Idee mit der Angelrute. Sie haben die kompromittierenden Fotos als Köder an der Rute befestigt und sie dann vom Dachstock aus vor das Fenster gehalten. Wenn dann zufällig der richtige Kunde bei Tina war und aus dem Fenster blickte, sah er das Foto mit seinem nackten Hintern und öffnete das Fenster, um es wegzureißen. Manche Männer können sich einfach nicht zurückhalten. Das war's also. Hugo hatte 3 Männer in den Tod gerissen. Ohne Waffe und ohne sie zu berühren. Bewundernswert. Ich beschloss, mir demnächst eine Angelrute zu kaufen. Dann nahm ich Hugo mit und lieferte ihn bei der Polizei ab. Ich ging in mein Büro. Meine Klientin erwartete mich schon. »Sie müssen sich nicht mehr verstecken. Ich hab den Kerl, der ihre Kunden ins Jenseits beförderte.« »Gratuliere, Maloney.« »War ein Kinderspiel. Sie können sich wieder neue Kunden suchen.« »Ich höre auf, Maloney.« »Der Ballonfahrer.« »Wir werden gemeinsam den Atlantik überfliegen.« Sie ging, so wie sie gekommen war, durch die Tür. Ich legte meine Füße auf den Tisch, als das Telefon klingelte. Maloney? Hier ist Susanne, die Frau, die dich küsst. Was machst du denn so? Reiben, was denn sonst? In aller Öffentlichkeit? Ich reibe Fensterglas, du Lustmolch. Wir redeten noch eine Weile Unsinn. Dann hing ich auf. War das die Liebe? Ich schaute im Lexikon nach. Es stand nichts Gescheites drin. Irgendwo hatte ich einmal gelesen, dass Liebe blind macht. Ich ging zum Augenarzt. Er sagte mir, dass meine Augen in Ordnung seien. Ich war also doch nicht verliebt, wusste ich's doch. Entspannt und glücklich zündete ich mir eine Zigarette an.